Jetzt möchte ich noch etwas zu dem Jugendamt wissen. Der Vater hat das Sorgerecht sich geholt, obwohl er den Sohn missbraucht hat? Ja, zweimal. Zweimal war ich beim Gericht und die haben zweimal gesagt, dass der Vater war sehr gut für das Kind, weil er ein liebevolles Vater war. Von 2 bis 9 Jahren. Also von 2 Jahren bis 9 Jahren? Ja. Ich habe die Unterhose mit Blut. Alles habe ich gemacht. Aber niemand hat etwas gemacht. Er hat die Hose runtergezogen. Er hat die Hose runtergezogen. Es war wie kann ich sagen, wie 10 oder 15 Minuten. Und wie sie gesagt haben, mein Sohn ist bei der mexikanischen Regierung besser geschützt als in Deutschland. Die haben Beweisung, dass der Kindermissbrauch war. Dass das Kind missbrauchbar. Und das ist unmöglich. 7 Jahre lang beim Gericht, einmal, zweimal, dreimal, immer beim Jugendamt, immer beim Kinderschutzbund. Und niemand wollte. Okay, mein Vater hat mich sexuell missbraucht und er hat gepasst in sein Bett und er hat seinen Finger in meinen Popo getan. Und das hat passiert wenn ich war wie 3 oder 2 zu, wenn ich war wie 8 Jahre. Ich kenne, aber wegen Missbrauch, sexuellen Missbrauch, niemand hat darüber mit mir gesprochen, aber haben immer wie, es ist besser, dass du gar nichts sagst. Die verstecken alles. Die haben Angst. Die denken, dass sie werden nach Wiesloch geschickt. Wiesloch ist, wo die Psychiatrie ist. Und wenn eine Frau, besonders eine Ausländerin, kämpft mit dem Mann, wird beim Wiesloch geschickt. Ich habe niemals mit meiner Oma über das gesagt. Ich war wie Angst, ich hatte Angst. Es war ganz wie 2 oder 3 Tage der Woche oder der Monat. Mexiko ist bereit, eine Antwort zu Deutschland schicken, zu der Regierung in Deutschland schicken, um alles erklären, um auch, dass die Polizei sucht der Mann, dass die Interpol sucht der Mann. Wie hat das denn bei Ihnen damals angefangen, von Anfang an? Von Anfang an, ich bin 2001 nach Deutschland gegangen mit meinem Ex-Mann, Jens Travert. Er hat mich das gebeten, dass wir in Deutschland wohnen können für kurze Zeit. Und von Anfang an, er hat alles, hat sich geändert, konnte kein Kontakt mit mir, wollte, dass mein kleiner Sohn, ungefähr 2 Jahre alt, das bei uns schläft, in demselbe Bett. Und war sehr aggressiv mit mir, wollte mit mir nicht sprechen. Und er hat mich zum Jugendamt gebracht. Und ich wusste nicht, dass es war das Jugendamt. Und ich wollte erklären zum Jugendamt, was passiert ist. Ich war ich konnte nicht, weil ich kein Deutsch konnte. Die konnten auch kein Englisch, kein Spanisch. Und ich habe einen Bericht zum Richter gemacht und sie haben gesagt, dass ich wollte nach Mexiko fliegen. Ich hatte kein Geld, er hatte keinen Reisepass, weil sie genommen haben. Mein Mann hatte die Polizei mehrere Mal angerufen und sagte verschiedene Sachen, ich weiß nicht welche Sachen, aber die Polizei war sehr aggressiv mit mir. Ich habe es bemerkt wegen dem Ton, ihre Stimme, ich habe bemerkt, dass etwas nicht normal war. Und dann habe ich die Caritasverband Hilfe gesucht, Frau Mendes de Vigo. Und sie hat alles zu mir erklärt. Ich wollte zu der Polizei erklären, dass ich habe mein Mann nicht gesehen, aber ja, mein Sohn, 2 Jahre alt ungefähr, sagte Sachen, dass ich nicht verstanden habe. So, wie zum Beispiel, mein Vater hat sein Finger in mein Popo reingetan. Im Dezember 2002, die hat mein Sohn von mir entfernt 6 Wochen, weil ich nach Mexiko fliegen wollte und mit einem Bericht von dem Jugendamt. Und seitdem war ich sehr ängstlich, weil ich wusste schon, dass ich keine Chancen in Deutschland hatte. Dann, mein Sohn konnte nicht schlafen. Der Mann hat ihn genommen alle 14 Tage zu seinen Eltern und wenn er zurückkam, konnte nicht schlafen, konnte nicht sprechen, hat nur verschiedene Geräusche mit dem Mund gemacht, como mit der Tage war er besser, dann war ich bei dem Jugendamt, bei dem Bundesschutz, bei dem Kinderschutzbund und kein Erfolg. Der Richter hat meinen Sohn die Aufenthaltsbestimmungsrecht zu meinem Mann gegeben und ich musste die Wohnung verlassen. Meine Rechtsanwältin Frau Trautmann hat mir gesagt, dass ich sollte meine Anzeige zurücknehmen und ich habe es gemacht, dann nur damit wir mit meinem Sohn weiterleben können. Ich habe mit ihm gelebt, aber ich habe versucht, meinen Sohn nicht alleine mit dem Mann lassen. Aber er hat wie immer ihn bei den Eltern gebracht, bei den Großeltern gebracht und ich habe verschiedene Unterhosen von meinem Sohn aufbewahren, weil hatten weiße Flächen oder Flecken, weiße Flecken. Und dann wo waren die weißen Flecken? In die Unterhose meines Sohn. Mhm. Und dann ich habe zu Mainz, zum einem ein Labor geschickt. Und die haben gefunden ein DNA. DNA. DNA. Gleich. Diese DNA ist von einem Vater und von einem Großvater meines Sohnes. Verschiedene? No, nur eins. Aber ein Mann in Heidelberg Universität, ein Professor, hat mir gesagt, diese DNA gehört zu der Vater oder zu dem Großvater. Mhm. Weil so nice. Es gehört nicht zu andere Person. Es ist nicht möglich. So nah zu dem mein Sohn ist. Es war dann 2008. Der Mann hat mehr mit mein Sohn war fast zerstört. Ich war fast verrückt. Ich habe gedacht, dass in Deutschland normal ist die Pädophilie, die Päderastren. Dass ich nur war die einzige Person, dass bemerkt hat, dass es etwas gefährlich, etwas ungesund, etwas schlecht für die Kinder. Und dann habe mein Ex-Mann hat mir mit der Erlaubnis meines Ex-Mannes bin ich nach Amerika geflogen mit meinem Sohn. Und in Amerika wollten mein Sohn nicht untersuchen. Dann habe ich nach Mexiko gebracht, zu dem Familiengericht. Und dann haben sie gesagt, vermuten Sie, dass er das Kind mitbraucht? Ja. Und dann haben sie einen Forensearzt genommen. Einen forensischen Arzt aus der Forensik? Entschuldigung? Aus der Forensik einen Arzt? Aha, aus der Forensik einen Arzt, genau. Und dann die haben diese Untersuchung, diese körperliche Untersuchung gemacht. Proktologische heißt. Und leider war es positiv. Es eine chronische Analmissbrauch. Und dann habe ich auch gegeben, noch mehr Unterhose meines Sohnes und haben die auch DNA gefunden. Können Sie etwas näher zur Telefonstation gehen? Die Verbindung ist ein bisschen wackelig, geht das? Ja, es ist, weil jemand ist angerufen und dann man kann nicht richtig hören, aber es wird aufhören in einzigen Minuten. Dann, aber in Deutschland, was ich in Deutschland gemacht habe, ich habe die Scheidung angetragen, die Aufenthaltsbestimmungsrecht meines Sohnes angetragen. Ich habe mit dem Bundesschutzbund gesprochen. Ich habe meinen Sohn gebracht, damit sie eine Untersuchung machen können. Ich habe mit dem Jugendamt mehrere Mal gesprochen. Ich habe alles erklärt. Ich war bei der Polizei. Ich habe eine andere Frau, eine Rechtsanwältin, Frau Rofflasch aus Heidelberg, gesagt, dass mein Sohn hatte Semen in die Unterhose und sie hat mir gesagt, dass das ist keine Arbeit für einen Rechtsanwalt, dass ich sollte zum Polizei und die Polizei hat mir gesagt, dass ich konnte nicht gegen meinen Mann keine Anzeige gegen meinen Mann machen, weil ich seine Frau war und niemand konnte mir helfen. Und deswegen, mein Sohn wurde 7 Jahre missbraucht. 7 Jahre lang? 7 Jahre lang. Von 7 bis 9 Jahre. Von 2 bis 9 Jahre. Also von 2 Jahren bis 9 Jahren? Ja. Ich habe die Unterhose mit Blut. Alles habe ich gemacht. Aber niemand hat etwas gemacht. Der Mann hat heutzutage eine Anzeige, internationale Anzeige, wohnt Bohima, arbeitet Bohima. Die wissen schon, dass die Polizei weiß schon, dass der Interpol sucht diesen Mann und die machen gar nichts. Es gibt noch Kinder. Er kann nah von Kindern sein und niemand beschützt diese Kinder oder schützt diese Kinder. Ich weiß nicht, warum in Deutschland geht es nicht gegen den Missbrauch. Warum die kleinen Kinder sind von seiner Mutter entfernt. Damals sagte der Richter, ich habe diese Bericht, er sagte, der Vater ist besser, weil die Mutter für andere Kultur geprägt ist und sehr emotional ist. Und deswegen haben sie die Aufenthaltsbestimmung Recht von meinem Sohn weg von mir gemacht. Ich weiß nicht, wie er klar erklären kann, aber deswegen hat mein Ex-Mann den Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen. Weil ich Mexikanerin bin. Ist der Sohn denn jetzt auch in Mexiko? Ja, er ist in Mexiko, er ist unter Therapie. Er ist bereit zu erklären, oder wenn dieser Mann im Gefängnis wird. Ich weiß es nicht, weil ich denke, nie werden gar nichts gegen ihn machen. Weil er eine gute Position in Deutschland hat. Er ist ein Diplom-Ingenieur, arbeitet bei Freudenberg und hat Geld genug. Freudenberg und Bistion hat zwei Arbeitsstellen. Wie heißt die Firma? Bistion mit V, Bistion in Freudenberg, in Weinheim. Können Sie den Namen der Firma buchstabieren? Yes. No, Entschuldigung, ja. Warten Sie. Es ist F-R-E-U-D-E-N-B-E-R-G. Und die andere Firma ist V-I-S-T-O-N. Ist BU-Direktor von beiden Firmen. Von beiden Firmen ist er der Direktor. Etwas, die heißt BU-Direktor. Nur der Direktor, aber für eine Abteilung. Mhm. Er ist der Direktor. Wo ist denn der Sohn jetzt? Ist er auch zu Hause? Ja, er ist auch zu Hause, ja. Ich wollte mit ihm auch nochmal sprechen. Ja, warten Sie. Gabrielito. Es un journalist en Deutschland que quiere hablar contigo. ¿Quieres hablar con él? Pero habla con él. ¿Y de qué le digo? No le digas más que lo que te pregunte. Lo que tú sabes, lo que él te pregunte. Ven. No más que piensa en Deutsch. Siente en Deutsch. Und sagte, dile, permíteme y piensa richtig en Deutsch. Si tú quieres. Hallo? Ja, Udo Pohlmann aus Bielefeld in Deutschland. Wir hatten schon mal telefoniert. Wie? Wir hatten schon mal telefoniert, vor ein paar Monaten. Ja. Ein Moment, bitte. Ich verstehe es nicht. Aber komm. Hat er gesagt, dass ich nicht richtig verstanden habe? Was haben Sie gefragt? Ja, ich habe gesagt, wir hatten vor Monaten schon einmal telefoniert. Er soll doch einfach nur mal erzählen, was passiert ist. Que hablaron von que ya habían hablado ustedes. Sí, entonces ya. A ver, piensa, hijo. denkt, er spricht nur Spanisch und man, den ganzen Tag, und dann ist es ein bisschen schwierig. Okay. Mhm. Okay. Okay, hier. Ja? Ja. Ich wollte noch einmal die Erzählung haben, was denn passiert ist. Was denn passiert ist? Ja, mit dem Vater. Okay. Mein Vater hat mich sexuell missbraucht und er hat gepasst in sein Bett oder in das Bett, das war mit meiner Oma. Und er hat seinen Finger in meinen Popo getan. Ja. Getan. Und das hat passiert wie vor, wenn ich war wie 3 oder 2, zu wenn ich war wie 8 Jahre. Ja, also etwa 7 Jahre lang. Ja. Und das war 2-mal in der Woche? Ja. Hat das weh getan? Ja, sehr. Was hat der Vater gesagt, warum er das macht? Nicht wirklich, aber er hat gesagt, dass es nicht schlecht war. Mhm. Dass er nichts Schlechtes gemacht hätte? Ja. Ja, er hat gesagt, dass es war nicht schlecht. Das war normal. Mhm. Ja. Mhm. Ist das denn schlimm, daran zu denken? Wie? Ist das schlimm, daran zu denken? Erinnerungen? Ich habe wie ganz 4 Jahre und es ist nicht so schlecht, über es zu denken, nicht mehr, aber es war viel. Jetzt, ich kann über es sprechen besser. Ja. Ja. Können wir dann später nochmal telefonieren? Ich denke, ja. Beim letzten Mal hatten wir das auch so gemacht, da war die Mutter wohl erst einmal gegangen und dann hattest du nochmal angerufen. Das letzte Mal hattest du ein zweites Mal mit mir telefoniert, als du allein warst. Nein. Das war vor ein paar Monaten, da hatten wir mehrfach telefoniert. Ah ja, ich erinnere mich. Also ich bin erreichbar telefonisch den ganzen Tag? Nein. Ich bin erreichbar, ich. Ah, du bist erreichbar in den Telefon den ganzen Tag. Ja. So, du willst uns zu dir später anrufen? Ich möchte nochmal angerufen werden. Ah. Und das nochmal ein bisschen ausführlicher geschildert haben. Was der Vater gemacht hat. Einfach ein bisschen länger sprechen. Ah, länger sprechen. Ja. Aber nur einmal. Einmal reicht ja. Das letzte Mal, da hab ich nichts mehr von, weil ich ja Datenverlust hatte. Also Computer kaputt. Ah, ja. Ich verstehe. Ich möchte jetzt mal mit der Mutter sprechen. Okay. Okay. Hallo? Ja. Ja. Er kann besser erklären, nur er spricht den ganzen Tag Spanisch und Englisch und deswegen kann er ein bisschen langsam in die deutsche Sprache wieder weiterkommen. Ja, das letzte Mal. Ist nicht mehr so gefährlich für ihn, darüber zu sprechen, weil er war 3 Jahre in Therapie und er ist stark geworden, hat keine Angst mehr. Wie sieht denn so eine Therapie aus? Die Therapeutin sagte, die Psychologin sagte, dass er wird sein ganzes Leben unter Therapie. Wenn er die Therapie nicht verlässt, Und dann er kann ein normales Leben haben. Ja, was macht man denn bei der Therapie? Genau gesagt. Er hat zweimal in der Woche 40 Minuten bei der Therapeutin. Und sie hat mir gesagt, dass sie spricht mit ihm nicht über den sexuellen Missbrauch direkt. Nur sie bringt, du hast diese Rechte, du musst respektiert werden von allen Personen. Das ist schlecht, das heißt Missbrauch, wenn jemand nicht schlägt dich, wenn jemand macht das und das. Und dann das Kind hat es bekommen. Dann ich wurde Missbrauch. Sagte sie zu mir, das war da die Technik, dass sie benutzt hat. Aber nicht dein Vater hat es mit ihr gemacht oder so. Nein. Und dann selbstbewusst, dass er darüber sprechen kann, dass er wertvoll ist. Das ist nicht seine Schuld. Das ist, weil der Mann krank ist oder verrückt ist oder weil er wollte es. Und er war ein Kind und er konnte es nicht entscheiden, dass ich alles gemacht habe, um ihn zu retten, aber leider konnte ich nicht. Und dann mit der Jahre ist es stark geworden und kann darüber sprechen. Aber ich muss nicht zu Hause darüber mit ihm sprechen. Mhm. Ich muss alles nicht mit ihm, nur seine Psychologin, weil sie sagte, dass ich kann ihn victimisieren. Und sie versucht von ihm machen, kein Victim mehr. Er ist keine Opfer mehr. Mhm. Victim ist Englisch. Victim ist Englisch, ja. Kein Opfer mehr ist er und deswegen sollte ich nicht in zu Hause wiederholen. Es ist nicht gesund für ihn. Jetzt möchte ich noch etwas zu dem Jugendamt wissen. Der Vater hat das Sorgerecht sich geholt, obwohl er den Sohn missbraucht hat? Ja, zweimal. Zweimal war ich beim Gericht. Und die haben zweimal gesagt, dass der Vater war sehr gut für das Kind, weil er ein liebevolles Vater war. Er hatte das Wasser in den Mund des Sohnes gegeben. Er war so lieb. Er ist so lieb mit Kindern. Aber es ist nur eine Maske. War denn bei diesen Gerichtsverfahren auch schon besprochen worden, dass der Vater den Sohn missbraucht hat? Ja. Hat der Sohn sich dazu geäußert? Beim Richter nicht, aber beim Arzt und beim der Nachbarin, ja. Beim Richter, der Richter hat nicht darüber mit ihm gesprochen. Das heißt, das Thema verdrängt. Yes. Ja. Ja, die haben darüber mit ihm nicht gesprochen. Aber er konnte so kleiner, man konnte es merken. Er sagte, ich habe ihm gesagt, er war 4 Jahre alt. Gabriel, niemand darf deine Popo anfassen, niemand darf dein Pipi, gar nichts gemacht, Gabriel. Du musst dich bewähren, du musst kämpfen. Und er sagte, warum Mama, warum willst du, dass niemand meine Popo anfasst? Und ich sagte, was ist wehgetan, Gabriel? Und er sagte, sehr, Mama, sehr. Und ich habe ihm gesagt, warum kennst du nicht? Schrei bitte, sag etwas, Gabriel. Und er sagte, weil ich kann es nicht machen. Alle Gedanken kommen zu meinem Kopf. Und ich muss und ich kann nicht denken und ich kann mich nicht bewegen. Und der Therapeut, der Psychologin sagt, dass er jedes Mal, dass es passiert, hat unter Schock, war unter Schock, war schockiert. Deswegen konnte er nicht sich bewegen. Sie denken, dass die Gerichte deshalb so entschieden haben, weil er Deutscher ist und Sie aus Mexiko? Ja, nicht nur damit, nicht, aber ich kenne andere Frauen, die aus der Dominikanischen Republik sind. Und die Kinder wurden von sie, oder von diesen Frauen, weggenommen, weil die Ausländerinnen sind. Nicht nur einer, zwei, drei, vier kenne ich. Die gehen in ein Krankenhaus, ein psychiatrisches Krankenhaus, und dann die versuchen alles, um die Kinder wegmachen. Ich war eine von nicht viele, das lesen konnte, das schreiben konnte, dass meine Botschaft, meine mexikanische Botschaft involviert habe, dass ich habe gesagt, mein Sohn, die wollen meinen Sohn von mir entfernen. Ich habe gekämpft. Ich habe unterschreiben von vielen Leuten, dass er eine gute Mutter war. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen auf der Straße und ich habe gesagt, du kennst mich, kannst du bitte unterschreiben, dass ich eine gute Mutter bin? Du kennst mich. Ich habe von USA einen Bericht von der Polizei. Ich habe es zu der Richter gegeben, als Beweis, dass er eine aggressive Person ist, eine aggressive Leute ist. Ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe Deutsch ein bisschen gelernt. Nur weil ich wollte bei meinem Sohn leben, meinen Sohn retten. Aber viele Frauen können nicht. Die sind Ausländerinnen, die können nicht schreiben. Die rufen nicht den Botschafter, die rufen den Konsulat, die machen gar nichts, die weinen nur. Und die akzeptieren, was die sagen, was der Richter sagt. Aber ich nicht. Und ich hatte recht. Ich kann jetzt beweisen, dass ich habe die Wahrheit gesagt. Ich wusste, dass dieser Mann ein Pervers ist. Wann hatten Sie denn die Anzeige zurückgenommen? Am 2004. Gab es dann neue Anzeigen? Ja, gibt es neue Anzeigen am 2007, am 2008. Ich wollte Beweisen haben, damit es beweisen könnte. Ich habe mit einem Richter gesprochen. Der Richter hat mir als privat genommen. Und er hat mich mit einem Fiskal kommunizieren in Mannheim. Aber die Frau war sehr, ich glaube nicht, sie wollen nur ihren Mann schlecht machen. Sie wollen das Geld und ich werde nicht nehmen diese Anzeige. Der Richter wollte alles gut, aber war unmöglich. Eine Ausländerin hat keine Chance in Deutschland, obwohl der Ausländerin alle Beweise hat. Das ist unmöglich. Können Sie mir per E-Mail diesen Gerichtsbeschluss senden, wo drin steht, dass er das Sorgerecht bekommt? Ja, ich kann Ihnen die Aktenzeichen geben und einen Teil kann ich Ihnen per E-Mail senden. Ja. Aber den ganzen ist, ich denke schon, ist in Deutschland. Aber ich kann eine Kopie beantragen. Ja. Heißt, ich kann eine Kopie beantragen und in dieser Zwischenzeit ich sende Ihnen einen Teil dieser Bericht. Ich hatte Ihnen viele E-Mails gesendet. Haben Sie eins bekommen? Habe ich nicht, weil diese Konto habe ich geschlossen. Haben Sie ein neues E-Mail-Konto? Ja, habe ich eine neue. Es ist San, die Sandra. Ja. VAZ ESP @gmail.com. Senden Sie mir ein E-Mail, damit ich das sehen kann, wie man das schreibt. Ja. Meine E-Mail ist geblieben. Aber geben Sie bitte mir Ihre E-Mail, weil ich habe nicht gefunden. Auf der Webseite kriminalstaat.de steht alles ganz genau drauf. Okay, und dann ich schicke Ihnen ein Teil dieser Bericht mit den Aktenzeichen und alle Beweisung, dass ich damals zum Gericht gebracht habe und die haben nie geglaubt. Oh, ich weiß nicht, ob meine Argumente nicht genug waren oder ich weiß es nicht. Jetzt ich kann Ihnen geben mehr, mehrere Namen von Frauen, zu welchen die Kinder wurden entfernt und sind 4 Jahre alt. Und die Frauen sind normale Frauen, gute Frauen, nur die sind Ausländerinnen. Das ist unser Fehler. Wir haben kein Recht in Deutschland. Jetzt buchstabieren Sie noch einmal die E-Mail-Adresse langsam. sanfaazesp@gmail.com. Ja. .com. Ja. Okay. Ist das ein Nachname? Also San wie Sandra. Und der Rest, wie spricht man das aus? V-A-Z, was? Ja. E-S-P. E wie Emil, S wie Siegfried, P wie Paula? Ja, P, ja genau. San, was? Esp. Sandra Vasquez Esparza. San, was und dann? E wie Emil, ja. S wie Siegfried, P wie Paula. Esp. Esp. San, was, Esp. Aha. Ja, jetzt habe ich verstanden. Okay. Ja, gut. Okay. Und dann ich schicke Ihnen alles per E-Mail. Ist denn bei Ihnen der Sohn jetzt geheim irgendwo untergebracht, dass man ihn nicht finden kann? Oder haben Sie eine ganz normale Adresse? Haben wir ganz normale Adressen und Er kann den Sohn aber nicht kriegen, trotz dieses Beschlusses. Kann er, aber Mexiko ist bereit, eine Antwort zu Deutschland schicken, zu der Regierung in Deutschland schicken, um alles erklären, um auch, dass die Polizei sucht der Mann. Dass der Interpol sucht, der Mann. Das heißt, Ihr Land setzt sich dafür ein, dass die Sache erst einmal aufgeklärt wird? Yes, ja. Mein Land möchte gerne alles erklären. Also kann man sagen, in Mexiko ist das Kind sicherer aufgehoben als in Deutschland? Ja. Und in Mexiko kümmert sich die Regierung auch besser um die Kinder als in Deutschland? Ja, genau. Und die haben ein Protokoll. Die glauben an gar nicht. Wenn die eine Anzeige wegen Missbrauch bekommen, die haben ein Protokoll. Die senden die Kinder zum Forensik, und die entfernen die Kinder von diesem Mann oder dieser Frau, die gefährlich ist, aber nicht ohne Beweisung, weil die machen diese Forensik-Untersuchung. Aber in Deutschland, ich denke schon, dass kein Protokoll gibt. Dass sie glauben oder glauben nicht oder lassen alles, vielleicht, man weiß nicht, oh, vielleicht in Kinderbutschung haben wir gemacht, viele Ausländerinnen wollen das Geld von den deutschen Männern. Viele Ausländer sagen dasselbe wie Sie, aber Sie haben nie eine Untersuchung zu meinem Sohn gemacht. Keine Untersuchung. Können Sie sich an das letzte Telefonat vor ein paar Monaten erinnern? Ja. Da hatte der Sohn mich noch mal später angerufen. Da waren Sie vielleicht weg gewesen, kann er sein? Nein. Also die waren nicht da und er hat mich noch mal ein zweites Mal angerufen. Da konnte er besser sprechen, sagte er. Ja, war ich bei ihm. Hm? Er kann mich ja am Abend noch mal anrufen, wenn er Zeit hat, ja? Ja, weil er jetzt ist früh hier, nicht so früh, aber ein bisschen früh. Und er ist aus dem Bett gegangen und kann ich nicht richtig sprechen oder etwas. Aber heute Abend kann er Ihnen anrufen. Und nochmal nachdenken, was er formulieren kann. Wegen deutscher Worte und so weiter. Ja, gerne. Und vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihr Interesse. Also ich bin jederzeit hier erreichbar, bis nachts, ne? Okay. Es ist jetzt 17.18 Uhr. Ist bei Ihnen auch 17.18 Uhr? Ja. No, bei uns ist 10.30 Uhr. Also nachts? No. Es ist morgens. Bei Ihnen ist früher morgen? Ja. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Bei Ihnen ist so früh, bei uns ist es abends. Ja, und mein Sohn ist aus dem Bett gegangen. Ach so. Und deswegen konnte ich nicht sprechen. Und damals erinnere mich, ich habe mit ihm gesprochen und sagte, Gabriel, versuch Deutsch zu reden. Und er hat, okay, ruft der Mann und ich spreche mit ihm. Aber er ist schon besser geworden. Kannst du besser sprechen oder nicht? Ja? Ja? Noch eine Frage, wie alt ist er jetzt? Ist 12 Jahre alt. Da muss er anfangen, mal vielleicht meine Empfehlung, Kraftsport zu machen. Okay. Wissen Sie, was das ist? Ja, zum Beispiel Karate? Nein, Gewichte. Muskeln. Ah, okay. Das ist für jeden Mann sehr, sehr hilfreich. Ja. Verstehen Sie? Sportstudio. Ja, und er ist interessiert in diesem Kampf-Wrestling. Es gibt da vieles, aber als erstes mal einen kräftigen Körper kriegen, weil dann fühlt man sich auch kräftiger. Okay. Verstehen Sie das? Ja, ich verstehe. Kann er mit Ihnen sprechen? Wieder? Okay, hallo? Ja. Ich habe gerade eine Empfehlung gegeben. Und zwar Kraftsport. Ist das interessant? Ja. Kräftiger Muskelaufbau ist für jeden Jungen und für jeden Mann sehr interessant. Man wird dann nicht nur äußerlich kräftig, sondern auch im Innern kräftig. Gibt es sowas in der Stadt? Wie? Ob es das in der Stadt gibt, so ein Sportladen, Sportcenter mit Gewichten zum Krafttraining machen? Bodybuilding? Ja, da sind. Kann ich sehr gut empfehlen. Uh-huh. Man wird dann auch innerlich kräftig, verstehst du das? Ja. Also auch im Kopf, im Gefühl kräftiger, wenn man einen kräftigen Körper hat. Also weniger Angst? Nein, ich habe sehr wenig Angst, denn ich hatte Jahre zurück. Ich kann über es besser sprechen, dann was ich konnte. Mhm. Ich fühle sehr gut und ja. Ja, wie war das denn gewesen, wenn der Vater mal so was gemacht hat? Hat er vorher Bescheid gesagt oder war das plötzlich oder wie war das ungefähr? Kann man das mal ein bisschen genauer schildern? Ich konnte es nicht sehen, aber ich fühlte wie ein Finger. So, ich weiß nicht sehr gut, über was sein Finger, aber ja, oder andere. And can you explain the situation once? Ja, es ist wie, wir waren da in dem Zimmer und dann, er hat mich gesagt, eine Sekunde, er hat mich gesagt, und ein Bett. Und es war gar keins Schreien, gar keins. Und dann, ich habe unten gesehen, like, wie ich war in dem Bett, aber... Kniend? Ja, kniend. So, ich konnte nicht sehen, was hatte gepasst, zurück mir. Mhm. Ja? Versteht? Und dann, er hat eine Sache, wie ein Finger in meinen Popo reingetan. Und wer hat die Hose runtergezogen? Er hat die Hose runtergezogen. Mhm. Er hat die Hose runtergezogen. Es war wie kann ich sagen, wie 10 oder 10 oder 15 Minuten. Mhm. Ich habe niemals mit meiner Oma über das gesagt. Ich war wie Angst. Ich hatte Angst. Mhm. Ich war. Hallo? Ja, ich habe das meiste so verstanden. Das reicht mir erstmal so. Ah, danke schön. Ja, er musste mehr Deutsch im Internet hören, damit er besser sprechen kann. Soll er später nach Deutschland zurück? Ich weiß es nicht, aber in Zukunft, wenn alles geklärt wird, ich möchte gerne, dass mein Sohn in Deutschland eine Ausbildung macht. Warum in Deutschland? Warum nicht in Mexiko? Auch in Mexiko. Aber ich denke, Gabriel ist auch Amerikaner. Er ist in Amerika geboren. Und ich möchte gerne, dass er eine gute Ausbildung hat. Vielleicht er macht die wesentliche Ausbildung in Mexiko oder in Amerika, aber er spezialisiert sich in Deutschland. Oder dass er genießt das Leben. Aber auch ich bin gegen die Leute oder gegen diese Regierung, die gar nichts gemacht hat, aber nicht gegen Deutschland und nicht gegen alle Leute in Deutschland. Ich möchte gerne, dass alles in die Regierung verbessert, bei der Jugendamt, bei der Kinderschutzbund, bei diesen Richter, die Entscheidung nicht richtig gemacht hat. Aber ich kenne viele gute Leute in Deutschland, viele gute Freunde. Mhm. Und Deutschland ist schon auch, es hat eine schöne, es ist ein schönes Land. Und ich möchte gerne, aber... Also ich kann empfehlen, besser England. Wegen der Sprache. England, ja. Sprache. Man sollte genau. Heutzutage Englisch können, um Geschäfte zu machen. Ja, genau. England ist auch gut. Europa ist auch gut. Aber ich möchte gerne etwas, dass die Kinder nicht mehr leiden, dass die Frauen nicht leiden, dass die Ausländer nicht leiden. Dass glauben, dass wir die Wahrheit sagen und wir sagen die Wahrheit, wir müssen beschützt werden, weil die Regierung muss die Leute beschützen, nicht ängstlich machen. Nicht und, für mich war du musst nicht darüber sprechen, alles hier ist okay und du musst, ich weiß es nicht auf Deutsch, aber du musst deinen Mund zumachen. Und das ist nicht richtig, weil die Kinder können pädophil, Pederaster sein, die können kriminell sein, weil niemand macht ihre Arbeit gut. Das ist meine einzige, dass ich gerne möchte, dass es in Deutschland ändert. Hm. Kennen Sie andere Mütter, die auch Kinder haben, die missbraucht wurden? Die sprechen nicht über den Missbrauch. Die haben Angst. Kennen Sie welche? Kenne ich welche, ja. Auch mit Missbrauch? Ja, andere Missbrauch, aber auch Missbrauch. Und zum Beispiel, ich kenne ein Kind, das im Keller gesperrt ist. Ich kenne ein Mädchen, dass der Vater ist Alkoholiker. Ich immer schrei zu diesem Kinder. Schrecklich, schrecklich. Sie ist missbraucht, sie ist ängstlich und niemand macht gar nichts. Niemand ruft die Polizei, niemand. Und die Mutter hat Angst, zum Jugendamt gehen und dass die Mädchen weg von ihr ist. Ich kenne, aber wegen Missbrauch, sexuellen Missbrauch, niemand hat darüber mit mir gesprochen, aber haben immer wie, es ist besser, dass du gar nichts sagst. Die verstecken alles. Die haben Angst. Die denken, dass sie werden nach Wiesloch geschickt. Wiesloch ist, wo die Psychiatrie ist. Und wenn eine Frau, besonders eine Ausländerin, kämpft, schimpft mit dem Mann, wird beim Wiesloch geschickt. Weil sie ruhig ist. Also eine Mutter wird in die Psychiatrie gebracht, wenn sie mit dem Mann schimpft? Ja, wenn die mit Ausländerin. Ausländerin. Ich kenne manche Ausländerin. 3 oder 4 Ausländerin, die wurden zum Bislom, zu Psychiatrie geschickt, weil sie geschickt mit dem Mann, weil er die Kinder missgehandelt hat. Mhm. Haben Sie Kontakt zu diesen Frauen? Ja, ich kenne die Frauen und ich kann ihnen die Namen geben und ich kann mit ihnen sprechen, mit den Frauen sprechen. Ob sie ja, sicher. Ihnen, ja, mit ihnen sprechen können. Dürfen alle bei mir anrufen. Die sind sehr, sehr misshandelt in Deutschland. Wir haben kein Recht. Und wie Sie gesagt haben, mein Sohn ist bei der mexikanischen Regierung besser geschützt als in Deutschland. Ja. Besser untersucht worden als in Deutschland. Die haben Beweisung, dass der Kinder missbrauchbar, dass das Kind missbrauchbar. Und das ist unmöglich. 7 Jahre lang beim Gericht, einmal, zweimal, dreimal, immer beim Jugendamt, immer beim Kinderschutzbund und niemand wollte. Ich weiß es nicht, ob die haben Angst, mit dem Mann konfrontiert werden oder ich weiß es nicht, auf welchen Grund die machen es. Und mein Sohn ist, wir können nicht das der Zeit zurücknehmen, weil es ist schon gemacht, schon zu spät. Ich werde mich beschäftigen in dieser Sache. Ich habe große Interesse an es kann nicht passieren. Es muss nicht zu anderen Leuten passieren. Die Leute müssen wissen, in Deutschland auch. Die Leute, die diese Berichte gegen mich geschrieben haben, die müssen nicht bei dem Jugendamt arbeiten. Dieser Mann muss im Gefängnis sein oder muss bei der Psychiatrie sein, muss bei den Kindern entfernt werden. Er muss nicht mit Kindern. Der Psychotherapeutin hat mir gesagt, er wird nie gesund. Ja, wenn er schon einmal gemacht hat und niemand es bemerkt hat und er nicht im Gefängnis ist, er denkt, dass er weitermachen kann. Er fühlt sich so intelligent, dass niemand gegen ihn gar nichts machen kann. Und er ist bei, ich weiß es nicht, ich denke schon, dass er kann mit anderen Kindern machen. Und dann, was ist passiert mit dem Jugendamt, wieder in Schutz. Es ist unmöglich. Ich habe großes Interesse, dass alle Leute kennen, mein Fall, der Fall meines Sohnes, damit etwas dagegen Können Sie mir die Adresse dieses Hauses benennen, wo das passiert ist? Ja, ist Friedrichstraße Nummer 9, 69469, Weinheim. Ja, gut. Und ich werde mehr sagen auf eine E-Mail, wo der Mann ist, welche Informationen ich habe und Sie können. Ja. Ja? Ja, gut, weiß ich Bescheid. Okay. Danke, auf Wiederhören. Tschüss.